Karsten-Zara spürt seine Müdigkeit jetzt sehr stark. Er möchte am liebsten ins Bett gehen und endlich schlafen. Leo dagegen sieht wach und munter aus. Tja, 18 Jahre alt müsste man noch mal sein, denkt der Detektiv und versucht sich auf die Fotos zu konzentrieren. Aber er sieht nur bunte Bilder und ein paar seltsame Schriftzeichen, die ihm nichts sagen. »Tut mir leid, Leo, ich bin zu müde«, gähnt er schließlich. »Ich glaube, du musst mir helfen.« »Okay?« Der Junge beugt sich über die Fotos. Mit einigen Handgriffen ordnet er die Fotos neu. Auf drei Bildern, die jetzt nebeneinander in der Mitte liegen, ist deutlich der rote Schriftzug »Zoom« mit dem falschen Z zu erkennen. »Das ist der einzige Tag, der bei allen drei Tatorten vorkommt«, sagt Leo Dürr. »Alle anderen gibt's nur einmal. Tja, das war's leider schon. Nicht besonders aufregend, was?« »Kennst du den Typ, der diesen Tag sprüht?« »Nein.« »Warum schreibt er Zoom mit 3 O? Warum macht er das Z falsch herum? Ist der Typ ein Analphabet oder was?« »Wer sagt denn, dass es Zoom heißen soll?«, fragt Leo. »Vielleicht ist das gar kein Z, sondern ein S.« »Zoom?« fragt Karsten-Zara und legt die Stirn in Falten. »Das ist ja noch blöder als Zoom.« Leo Dürr beugt sich über die Fotos und betrachtet sie konzentriert. »Hey, das sind keine 3 O, guck mal!« Er deutet auf eines der Bilder. »Hier sieht man es am deutlichsten. Der mittlere Kreis hat rechts einen kleinen Strich nach oben.« »Na klar, du hast recht, Leo«, ruft der Detektiv. »Das ist kein O, eher ein D.« »Naja, dann heißt es Sodom«, seufzt Leo. »Das bringt uns auch nicht weiter.« »Sodom«, ruft Karsten-Zara, »du kennst Sodom nicht?« »Nö, ist das eine neue Käsesorte oder was? Hey Mann, was machst du da?« Statt zu antworten, springt Karsten-Zara auf und läuft zu seinem Bücherregal. Er zieht ein Buch heraus, schlägt es auf und blättert darin. Es dauert eine Weile, bis er findet, was er sucht. Dann hebt er die linke Hand und liest mit drohender Stimme vor. »Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom. Verstehst du jetzt?« »Hey, stark«, sagt Leo. »Das klingt nach Science Fiction oder Fantasy. Was ist denn das für ein Buch?« »Was für ein Buch? Das ist die Bibel«, ruft Karsten-Zara. »Hey, ist ja gut, Mann, na und?« »Sodom, eine Stadt am Toten Meer. Viel Sünden, viel Verbrechen, viel Gewalt, wenig Sicherheit, wenig Glaube. Irgendwann wird Gott total sauer und verbrennt die Stadt.« »Ach so, und du meinst, jetzt macht er dasselbe mit Untersendling?« fragt Leo grinsend. »Sehr witzig. Aber es könnte doch sein, dass da jemand glaubt, er ist Gott.« »Und deshalb macht er an jedes Haus, das er anzündet, ein Zeichen?« fragt Leo skeptisch. »Verdammt nochmal!« schreit Karsten-Zara. »Das Zeichen!« Er springt auf und rennt zur Wohnungstür.